18. Kapitel, gelesen von Scheikmar. Wirklich hatte die Obrigkeit Mut gefasst, kam wieder aus ihrem Schlupfwinkel raus und begann Ordnung zu stiften. Der nasse und kaum noch schnaufende Danilka wurde in einen trockenen Arrestantenkittel gesteckt und das peinliche Verhör begann. Er gestand, dass er von Hunger und Frost geplagt, von allen wegen seines liederlichen Lebenswandels gemieden, lange Zeit obdachlos umhergeirrt sei, bis ihm der Gedanke gekommen sei, sich als Teufel zu verkleiden. Auf diese Weise habe den Leuten per Nacht Angst eingejagt, gemaust, was ihm irgendwie unter die Finger gekommen sei, es den Juden verschachert und davon gelebt. Abhiller hörte aufmerksam zu. Als das Verhör beendet war, sah er immer noch Danilka an und bemerkte plötzlich, wie die Gestalt des Kommissars vor seinen Blicken sich bald ganz hoch emporhob, bald tief senkte. Abhiller zwinkerte ein paar Mal mit den Augen, denn ein neues Schauspiel begann. Danilka glänzte jetzt wie blankes Gold, dann wie weißes Silber, dann wieder schien er ganz in Flammen zu stehen, dass einem die Augen schmerzten, wenn man ihn betrachtete. Dann erlosch er mit einem Mal und war fort. Und er war doch da. Diesen kaleidoskopartigen Wechsel der Erscheinungen zu folgen, war eine unerträgliche Marter. Schloss man aber die Augen, so wurde es noch bunter und da erst recht weh. »Was ist das nur?« dachte der Diakon und fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. Dabei bemerkte er, dass seine Handfläche, wenn sie die Gesichtshaut berührte, knisterte und hängen blieb, wie wenn man mit Tuch über Flanell streicht. Dann war es ihm plötzlich, als lief ein heißer Feuerstrom durch sein Blut, stoße gegen den Scheitel und beraube ihn des Gedächtnisses. Der Diakon wusste nicht mehr, warum er hier war, weshalb dieser Danilka dastand wie ein gerupftes Hühnchen und ungeniert erzählte, wie er den Leuten Angst machte, wie er sie sich durch allerlei Künste vom Leib hielt und wie er unvermutet in die Gewalt des Vaters Diakon geriet. »Nun erzähl mal«, fragte Zachary wieder. »Erzähl mal, mein Lieber, wie bist du beim Vater Probst mit dem Kopf nach unten die Decke entlang gelaufen?« »Ganz einfach, Vater Zachary«, antwortete Danilka. »Ich nahm meine Stiefel ab, steckte sie auf einen Stock und stieß sie dann mit den Sohlen gegen die Decke.« »So, lass den doch endlich gehen. Was quälen wir ihn immer noch?« sagte endlich Abhiller. Alle sahen ihn erstaunt an. »Was redet ihr da? Wie kann man einen Kirchenschänder ziehen lassen?« fiel ihm Grazanski ins Wort. »Was? Kirchenschänder? Der Mann hatte Hunger. Lass den laufen, um Christi willen.« Grazanski bemerkte, ohne Abhiller anzusehen, sein Eintreten zugunsten des Verbrechers sei völlig unpassend. »Warum denn? So ein armer Kerl, er hungert doch. Die Apostel rauften auch Eiern aus.« »Wie kommt ihr dazu?« sagte der Probst streng und drehte sich nach ihm um. »Ihr seid wohl gar Sozialist?« »Was weiß ich von Sozialisten? Die heiligen Apostel, sag ich, gehen über Feld und rauften Eiern aus. Ihr städtischen Pfarrsöhne wisst nichts davon. Aber wir Subdirektionskinder vom Lande haben in der Schule auch manchmal Essware gemaust. Nein, lasst ihn gehen und greift die Wellen. Ich gebe euch ja doch nicht heraus.« »Ihr habt wohl den Verstand verloren. Wie könnt ihr euch unterstehen?« Diese letzten Worte schienen dem Diakon eine so unerhörte Kränkung, dass er feuerrot wurde und seinen nassen Leibrock überwerfend aufschrie: »Ich gehe euch nicht heraus. Und da ist Schluss. Das ist mein Gefangener. Und ich habe ein Recht auf ihn.« Mit diesen Worten wankte der Diakon auf Danilka zu, stieß ihn zur Tür hinaus, packte mit beiden Händen die Türpfosten, um keinen Verfolger durchzulassen, und wollte noch etwas sagen, als er sich plötzlich immer größer und breiter werdend in feurigen Gluten aufgehen und verschwinden fühlte. Er schloss die Augen und fiel bewusstlos nieder. Abhillers Zustand war jener des seligen Vergessens, in den das Fieber den Menschen versetzt. Er vernahm die Worte wie Unfug, Protokoll, Schlag, fühlte, dass man ihn berührte, umdrehte, aufhob, hörte das Flehen und Jammern des draußen wieder eingefangenen Danilka. Aber er hörte das alles nur wie im Traum. Und dann, Dann wuchs er wieder und dehnte sich unendlich weit und strömte süße Gluten aus und zerschmolz in der läuternden Flamme der Krankheit. Da kam es. Das Ende des Lebens. Der Tod. Achilles Tat wurde zu Protokoll gebracht, wobei der alte Freund und Kamerad Swoon Prokhontsev sich die größte Mühe gab, das Benehmen des Diakons in möglichst harmlosem Lichte erscheinen zu lassen. Trotzdem wurde das Dokument betitelt »Von dem frechen Unfug, den Domdiakon Achiller im Beisein der Stargrotter Polizeiverwaltung angestiftet.« Der Rittmeister Prokhontsev konnte nur das Wort »frech« ausstreichen. Der Unfug Achillers aber wurde zum Gegenstand einer polizeilichen Akte, auf die früher oder später ein strenges Urteil erfolgen musste. Ende des 18. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.